aber schließlich verdiene ich mein Geld nicht mit der Glanzleistung anderer. Also schreibe ich jetzt um die Perlen drumherum. Und zwar gehört es zum deutschen Kulturgut, dass Friseure ihren Läden Namen geben, die das Wort Haar enthalten. Neudeutsch Herr. Es ist natürlich nicht genug, den Laden Haarsalon zu nennen. Das ist ja total unwitzig. Es soll ein neues, lustiges Wort entstehen, das es davor noch nie gab. Die einzige Bedingung ist, dass Haar darin vorkommt. Zum Beispiel so. Harbra Kadabra. Vier Haareszeiten. Sahara. Liebharba. Harmonie. Harnarchie. Und, mein Favorit, vorher, nachher. Oder komm her. Wirklich genial. Dieses ungeschriebene Gesetz, Wortspiele mit Haar zu machen, gilt in Deutschland wirklich nur für Friseurläden. Und das, obwohl sicher niemand lachen würde, wenn er mit Harbrakadabra auf dem Kopf aus dem Salon herausspaziert. Zwar gibt es immer wieder einzelne Versuche, diese Idee zu adaptieren. Fahrradläden und Hundesalons versuchen das zum Beispiel immer wieder. Sie sind aber wirklich nicht von derselben Qualität. Ein Hundesalon Doggy-Style kann einem Hardcore wirklich nicht das Wasser reichen. Und ein Rathaus nicht einem Hairport. Da muss noch viel passieren, damit dieser hohe Wortwitzstandard auch von anderen erreicht werden kann.